Ein Streit zur falschen Zeit und ein falsches Wort gewählt. Das Richtige fällt viel zu spät mir ein. Aus Tagen werden Wochen und aus Wochen wird ein Jahr. Ich wünsch mir so sehr, du wärst jetzt da. Komm her, ich mach dir den Weg nicht schwer. Ich breite meine Arme aus. Mensch, du fehlst mir so sehr. Und dann fängt alles ganz neu an. Wie nach einem Regentag, beim ersten Sonnenstrahl. Es gibt für alles einen Grund und für alles eine Schuld. Und meistens fehlt uns einfach die Geduld. Ich war zu müde, ich war zu schwach. Ich weinte alle Tränen nach. Und jetzt beginnt ein neuer Tag. Oh, komm her, ich mach dir den Weg nicht schwer. Ich breite meine Arme aus. Mensch, du fehlst mir so sehr. Und dann fängt alles ganz neu an. Wie nach einem Regentag, beim ersten Sonnenstrahl. Oh, komm her, ich mach dir den Weg nicht schwer. Ich breite meine Arme aus. Mensch, du fehlst mir so sehr. Und dann fängt alles ganz neu an, wie nach einem Regentag, beim ersten Sonnenstrahl.